Zweiter Brief an Mrs. Saville, England, Archangelsk, 28. März. Meine liebe Schwester, langsam vergeht mir hier die Zeit, umgeben von Frost und Schnee. Aber trotzdem ist ein zweiter Schritt zu meiner Unternehmung getan. Ich habe ein Schiff gechartert und bin jetzt dabei, die Mannschaft zusammenzusuchen. Diejenigen, die ich schon in meine Dienste genommen habe, scheinen Männer zu sein, auf die ich mich verlassen kann und die über unerschrockenen Mut verfügen. Es gibt jedoch eine Lücke, die bisher nicht ausgefüllt werden konnte und die ich als sehr schmerzhaft empfinde. Ich habe keinen Freund, Margaret. Wenn ich vor Erfolg strahle, wird keiner da sein, meine Freude mit mir zu teilen. Wenn die Enttäuschung mich anfällt, wird niemand versuchen, mich in meiner Niedergeschlagenheit aufzurichten. Gewiss, ich werde zwar meine Gedanken niederschreiben, aber das Tagebuch ist ein armseliges Mittel, um sich das Herz auszuschütten. Mir fehlt die warme Nähe eines Menschen, der mit mir empfindet, dessen Augen den meinen Antwort geben können. Mag sein, liebe Schwester, dass du mich für romantisch hältst, aber bitter schmerzt mich der Mangel eines Freundes. Niemand ist mir nahe, von feingebildeter, aller Engherzigkeit barer Gesinnung, gütig und dennoch tapfer, dessen Neigungen den meinen ähnlich sind und der meine Pläne billigen oder bessern könnte. Wie sehr könnte ein solcher Freund deinen armen Bruder ergänzen? Ich bin zu ungestüm in der Ausführung und zu ungeduldig bei Schwierigkeiten. Ein größeres Übel für mich ist noch, dass ich meine Erziehung nur mir selber zu verdanken habe. Die ersten 14 Jahre meines Lebens waren ohne Rand und Band. Ich stöberte nur in Onkel Thomas' Reisebeschreibungen herum. Damals, um dieselbe Zeit, lernte ich auch die berühmten Dichter unseres eigenen Landes kennen. Aber erst dann, als ich den größten Nutzen aus dieser Feststellung nicht mehr ziehen konnte, erkannte ich die Notwendigkeit, weitere Sprachen als die eigene kennenzulernen. Jetzt bin ich 28 und wahrhaftig unwissender als viele Schuljungen von 15. Zwar habe ich über vieles nachgedacht und meine Wunschträume ausgedehnter und großartiger gestaltet, aber es fehlt ihnen an, wie es die Maler nennen, fester Formgebung. Ich brauche eben dringend einen Freund, einsichtig genug, um mich nicht als romantisch abzukanzeln und mir genügend zugetan, um mein Wesen etwas auszugleichen. Dies sind alles, fürchte ich, nutzlose Klagen. Ich werde gewiss keinen Freund auf dem weiten, weiten Ozean finden, ebenso wenig wie hier in Archangelsk unter den Seebären und Krämern. Und doch haben diese Menschen hier in ihrer rauen Brust einige Gefühle, die frei sind von den Schlacken der menschlichen Natur. Nimm als Beispiel meinen Leutnant. Einen Mann von hervorragendem Mut und Unternehmungsgeist, der ganz von Ruhmsucht besessen ist. Er ist Engländer und hat trotz nationaler und berufsmäßiger Vorurteile einige der edelsten Gaben des Menschen bewahrt. Ich hatte seine Bekanntschaft an Bord eines Walfängers gemacht. Als ich entdeckte, dass er ohne Beschäftigung war, gelang es mir leicht, ihn zum Mitwirken an meinem Unternehmen zu bewegen. Der Eigentümer des Schiffes ist ein vorzüglicher Mensch und zeichnet sich an Bord durch seine Güte und die Milde seiner Disziplin aus. Er ist überdies von heroischer Großmut. Vor einigen Jahren liebte er eine Russin aus ziemlich bescheidenen Verhältnissen, und da er eine beträchtliche Summe an Prisengeldern aufgehäuft hatte, willigte der Vater des Mädchens in die Verbindung ein. Er sah seine Geliebte noch einmal vor der festgesetzten Feierlichkeit, aber sie war in Tränen aufgelöst und flehte ihn an, indem sie sich zu seinen Füßen niederwarf, sie wieder freizugeben. Sie bekannte gleichzeitig, einen anderen zu lieben, der aber arm war, so dass ihr Vater niemals seine Zustimmung zu diesem Bund geben würde. Großherzig beruhigte mein Freund die Flehende und gab seine Verlobung sofort auf, nachdem er den Namen ihres Geliebten erfahren hatte. Von dem Gelde hatte er schon ein Landgut gekauft, auf dem er den Rest seines Lebens hatte zubringen wollen. Nun übertrug er dies alles auf seinen Rivalen, zusammen mit den Prisengeldern, und bat dann selbst den Vater seiner Braut, in die Ehe mit ihrem Geliebten einzuwilligen. Der alte Mann weigerte sich hartnäckig, weil er sich ehrenhalber an meinen Freund gebunden glaubte. Dieser verließ das Land, als er den Vater unerbittlich fand, und kehrte nicht eher zurück, als bis er seine Braut ihrer Neigung gemäß verheiratet wusste. »Welch ein edler Mensch«, wirst du sagen. »Zugegeben. Aber sein ganzes Leben hat er an Bord seines Schiffes zugebracht und besitzt kaum eine Vorstellung, die über Tau und Wanten hinausgeht. Du musst nicht denken, dass ich, weil ich mich etwas beklage oder weil ich mir einen Trost, den ich vielleicht niemals finde, ausdenke, in meinen Entschlüssen wankend werde. Diese sind so fest wie das Schicksal, und meine Reise verzögert sich nur noch, bis das Wetter das Auslaufen erlauben wird. Der Winter ist furchtbar streng gewesen, der Frühling dagegen verspricht gut zu werden und wird als sehr früh angesehen, so dass ich vielleicht eher als erwartet absegeln kann. Ich werde nichts überstürzen. Du kennst mich gut genug, um auf meine Vorsicht und Überlegung zu vertrauen, wann immer die Sicherheit anderer mir anvertraut ist. Ich kann dir meine Gefühle so nahe vor dem Beginn meines Unternehmens nicht beschreiben. Es ist unmöglich, dir einen Begriff von der halb zitternden Erregung zu geben, mit der ich mich zur Abreise rüste. Ich gehe in unerforschte Regionen, in das Land des Nebels und Schnees. Aber ich werde keinen Albatros töten, so bange daher nicht um meine Sicherheit. Werde ich dich wiedersehen, nachdem ich unendliche Meere durchkreuzt habe und über das südlichste Kap Afrikas oder Amerikas zurückgekehrt bin? Ich wage nicht an einen solchen Erfolg zu glauben und kann es doch auch nicht ertragen, mir das Gegenteil vorzustellen. Versuche mir bei jeder Gelegenheit zu schreiben. Ich erhalte deine Briefe vielleicht, obwohl die Aussicht sehr zweifelhaft ist, gerade dann, wenn ich sie eben brauche, um meine Stimmung aufrechtzuhalten. Ich liebe dich innig. Solltest du niemals wieder von mir hören, bewahre mir ein herzliches Angedenken. Dein dich liebender Bruder, Robert Walton.